Diskussion. Jemand in der Familie hätte gerne ein Haustier, nur sind sich nicht alle einig, ob sie eins kaufen sollten. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Emotionale Bindung. Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Finanzielle Belastung. Ärger mit dem Tier. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Ja, das wäre wohl mein Vater. Und ich würde ihm sofort davon abraten. Ich bin nämlich gegen Haustiere in der Wohnung. Für mich bedeutet Hobbytierhaltung nur Dreck, Zeitaufwand und Kosten. Man muss immer Essen für das Tier haben. Wenn ich weg will, muss ich jemanden haben, der sich um das Tier kümmert. Man kann nicht so einfach in den Urlaub fahren. Auch die finanzielle Belastung ist nicht zu unterschätzen. Tierarztbesuche, Futter und Medikamente können ziemlich teuer werden. Da frage ich mich, ob ich so viel Verantwortung tragen will. Zudem machen Hunde und Katzen Dreck. Denken Sie mal an den Urin auf dem Teppich oder die zerstörten Vasen im Wohnzimmer. Sich mit den Haustieren zu beschäftigen, ist besser, als stundenlang vor der Glotze zu hängen. Hobbytierhaltung ist eine tolle, aktive Beschäftigung. Weniger toll ist aber, wenn der Hund die ganze Nacht hindurch bellt oder den Postboten bzw. den Pizzajungen vertreibt. Es gibt viel Ärger mit Tieren. Der normale Familienwahnsinn ist oft schon anstrengend genug. Ein Haustier kann da eine zusätzliche Belastung sein. Dann wäre noch die Frage, ob man genügend Platz im Haus oder in der Wohnung hat. Einen Hund in unserer kleinen Wohnung zu halten, ist ein Unding. Die Wahl des Lieblings hängt auch von der Persönlichkeit des Herrchens, Frauchens ab. Mein Vater ist ein Katzentyp, aber ich kann Katzen nicht ausstehen, weil ich auf Katzenhaare allergisch bin. Gerade Jugendliche lernen dadurch, Verantwortung zu tragen. Durch ein Haustier werden sie ruhiger, glücklicher und zufriedener. Ja, aber Verantwortung bedeutet in erster Linie, dass die ganze Familie entscheidet. Egoismus ist bei Familienangelegenheiten nie gut. Da sollten auch die Kinder befragt werden. Auch ich habe das Recht, Nein zu sagen. Ein Haustier ist ja kein Spielzeug. Vielleicht würden Sie eine emotionale Bindung zum Tier haben. Es kann Sie trösten, wenn Sie traurig sind und Sie durch das Leben begleiten. Ein Tier ist ein Lebewesen. Es kann krank werden oder einen schlechten Charakter haben. Bei einem Hund muss man bei Wind und Wetter raus, auch nachts. Das werde ich aber bestimmt nicht machen. Nicht alle Menschen sind geeignet dafür. Ich sicherlich nicht. Das habe ich längst eingesehen.